vorbei. Ich seh wieder voran. Im Augenblick erlebe ich meine Welt so wunderbar. Denn ich seh in deine Augen in ein strahlendes Gesicht. Die Zeit steht still, ich weiß, ich liebe dich. Oh yeah. Oh hey, yeah. Oh hey. Ist erst Stunden her, doch es kam mir vor, als wär's schon viel mehr. Mit dir spazier ich gern durchs Leben. Du weißt, dass ich für dich alles geb. Oh yeah. Oh hey yeah. Hey yeah. Oh hey yeah. Die Zeit steht still, spür unsere Liebe. Berühr dich sanft, weil mit dir will ich leben. Fühl dich ganz geborgen an meiner Seite. Ich steh zu dir in allen Zeiten. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh wir haben schon viel erlebt, doch es gibt noch so viel mehr. Ich glaub an dich, an unsere Liebe. In meinem Herzen bist du für immer. Oh yeah. Oh yeah. Die Zeit steht still, spür unsere Liebe. Berühr dich sanft, weiß, mit dir will ich leben. Fühl dich ganz geborgen an meiner Seite. Ich steh zu dir in allen Zeiten. Oh yeah. Oh yeah. Die Zeit steht still, spür unsere Liebe. Berühr dich sanft, weiß, mit dir will ich leben. Fühl dich ganz geborgen an meiner Seite. Ich steh zu dir in allen Zeiten. Oh yeah.